Zum 9. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen Deklaration vom 4. Oktober hatte Zhou Ilmin, Vertreter der Pyongyang Ortswerkstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, am 3. Oktober mit einem Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Dabei hob Zhou Ilmin hervor, um die Süd-Nord-Beziehungen auf einer neuen und höheren Etappe zu entwickeln, habe Feldherr Kim Jong-il im Oktober 2007 erneut das historische Gipfeltreffen mit Erfolg zustande gebracht und die Deklaration für die Entwicklung der Süd-Nord-Beziehungen und den Frieden und das Gedeihen unterzeichnet. Die Deklaration vom 4. Oktober, die auf den drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes basiere und die Idee durch unsere Nation selbst deren Kern bilde, sei ein praktisches Programm dafür, durch die umfassende Durchsetzung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni den Frieden des Landes und das gemeinsame Gedeihen der Nation zu verwirklichen. Kim Jong-il habe eine lichte Perspektive für die nationale Souveränität und für die Erfüllung der Sache des großen Zusammenschlusses eröffnet und der koreanischen Nation das unbesiegbare Banner für die Wiedervereinigung des Vaterlandes gegeben. Diese seien die größten Verdienste des Feldherrn Kim Jong-il um die Epoche und Nation. An der Spitze der Bewegung für Einheit stehe heute der Marschall Kim Jong-un. Die Avantgardisten der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas und die patriotisch gesinnten Menschen in Südkorea würden die Antivereinigungsmachenschaften der Separatisten im In- und Ausland entschieden zurückweisen und eine epochale Wende bei der Wiedervereinigung des Vaterlandes einleiten, so der Vertreter.